Abschnitt 53 von Der rasende Reporter von Egon Erwin Kisch. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Gelesen von Klaus Missfeld. Dem Golem auf der Spur. Erster Teil. Im 15er Jahr in den Waldkarpaten habe ich den Mann gesprochen, der mir zum ersten Male davon gesagt hatte, dass der Golem noch vorhanden sei. Nicht nur die Lehmfigur, die der hohe Rabbi Löw geformt hatte, sondern auch der Schem, die Kapsel mit dem Wort, das der Statue Leben gab. Er war ein Eingeborener des ungarisch-galizischen Grenzstreifens, wohnte im Anbau der hölzernen Synagoge von Wolamichowa und dort war, als wir endlich in Reservestellung zurückgenommen wurden, das Kompaniekommando. Hier geblieben, als aus und nach Wolamichowa das Trommelfeuer sprang, hatte er Einquartierungen von Russen und Österreichern erduldet, in einer Zimmerecke einen Schlafraum für sich, seine Frau und seinen 11-jährigen Sohn hergerichtet und mit 2 Zeltblättern verhängt. Hinter dem Ofen lagen jetzt, durcheinandergeworfen, Bücher. Die vielen, vielen Soldaten, Offiziere auch, dürften oft lektürehungrig nach ihnen gegriffen haben, aber es waren durchwegs hebräische Drucke, und so flogen die alten Lederbände rascher, als sie in die Hand genommen worden waren, auf den Haufen hinter dem Herd zurück. Ich mochte etwas länger in einem der Folianten geblättert haben, und so entstand aus seiner Frage »Ihr könnt lernen« ein Gespräch. Als der Name Prag fiel, ging ein Leuchten über ihn, und es war an mir, wissen zu wollen, ob er die Stadt kenne. »Ob ich Prag kenne?« Mit so verschmitzter Glückseligkeit rühmte er sich, dass die Frage selbstverständlich war, wann er dort gewesen sei. »Noch nie im Leben war ich dort.« »Wie könnt ihr also sagen, dass ihr es kennt?« »Ich hab's gelernt.« Und er holte aus der Unordnung der Bücher beim Ofen mit einem Griff einen deutschen Reiseführer von Prag hervor. »Ich hab's gelernt. Ich kenne mich aus in der Stadt. Vielleicht«, Klammer auf, wieder so eine überlegene Bedeutsamkeit, Klammer zu, »vielleicht weiß ich mehr von Prag als ein Prager.« »Weshalb interessiert euch gerade diese Stadt?« »Ich will einmal hinfahren. Prag ist eine schöne Stadt, eine fromme Kille.« »Gerade nach Prag?« Jetzt wurde er etwas misstrauisch. »Na, vielleicht fahre ich auch anderswohin.« Später wurden wir besser bekannt. Ob es das Bestreben war, meinen aus dem Vorhandensein eines Reiseführers emporgestiegenen Verdacht zu zerstreuen, dass er ein Spion sei, oder ob es die Hoffnung war, einmal meine Einladung annehmen zu können. Kurzum, er gestand mir, was ihn vor allem interessiere, sei das Grab des hohen Rabbi Löw. Seine Werke, Klammer auf, besonders das in Venedig editierte Buch, Klammer zu, die in einem Schranke der Bibliothek des jüdischen Rathauses von Prag aufgehoben sind, und die Stätte, wo nach der Sage der Golem liegen solle. Fußnote: Das Wort Golem bedeutet der Keim, das Formlose, der Narr. Was für eine Stelle soll das sein? Nun machte er abermals Ausflüchte. Das wisse er nicht, aber in Prag werde er schon hören. Und er redete unvermittelt von etwas anderem, wieder von der Kabbala. Ich jedoch holte mir abends den Führer von Prag hinter dem Herd hervor und fand im Stadtplan Bleistiftstriche. Sie verbanden 3 Häuser in der Judenstadt miteinander, führten dann zu einem Punkt in der Altstadt und von dort durch die Neustadt zum Rand der Karte. Am nächsten Tage fing ich an, vom Golem zu sprechen und sagte, ich glaube, er sei in der Alt-Neu-Synagoge. Er lächelte überlegen. Ich weiß, warum Sie das glauben. Aus diesem Buche da, nicht wahr? Nein, ich kannte das Buch nicht, das er mit rascher Hand aus dem Foliantenberg hervorholte und mit mir zu lesen begann. Der Dozent am Berliner Rabbinerseminar, Professor Dr. A. Berliner, hat über diese Schrift das Gutachten abgegeben, ein solches Sammelsurium des Aberglaubens sollte nicht gedruckt, sondern verbrannt werden. Der Herausgeber des Buches, beleidigt und zelotisch druckt dieses vernichtende Urteil ab und bleibt die Antwort nicht schuldig. Verbrannt möge der werden, der nicht daran glaubt. Und mein Mystagog aus Wolamichowa ist, wie viele hundert andere Ostjuden, ganz dieser editorialen Ansicht. Er zweifelt nicht an der Richtigkeit der Mitteilungen, aber er weiß etwas, was der Herausgeber des Buches und die hunderte anderer Ostjuden nicht wissen, dass sie unvollständig sind. Er hat die Fortsetzung, die niemand hat, eine handschriftliche Familienchronik. Doch über die sprach er noch lange nicht mit mir. Erst als wir miteinander fast befreundet waren, ich ihm hoch und heilig geschworen hatte, niemandem etwas davon zu sagen und nicht zu forschen, bevor er zu mir nach Prag kommen werde. Vorerst aber schenkte er mir das Buch. In zwei Sprachen, Hebräisch und Jiddisch mit hebräischen Lettern, ist es gedruckt und heißt Meisse Punem, Klammer auf, das ist seltsame Geschichten, Klammer zu. Da sind beschrieben die Maufsim, Klammer auf, das ist Wunder, Klammer zu, von dem großen, berühmten Weltsgaon, Klammer auf, Koryphäe, Klammer zu, welcher genannt wird mit Namen Maharal Miprag. Secher Sadik Vekodosh Livrocho. Das Andenken des Frommen und Heiligen sei gesegnet, die er vollbracht hat mit Hilfe von dem Golem. Beloschen Hakodosh Ve Iviri Deutsch. Klammer auf, das ist in hebräischer und jiddisch-deutscher Sprache, Klammer zu, Musi Leor, Klammer auf, verlegt, Klammer zu, durch Hirsch Steinmetz, Mocher Siforim, Klammer auf, Buchhändler, Klammer zu, in Frischtag. Druck von E. Salat in Lemberg, Bischnass, Klammer auf, im Jahre, Klammer zu, 5671. Darin wird erzählt, warum und wie nach einem auf dem Haratzkin erfolgten Gespräch Kaiser Rudolfs II. Mit dem Rabbi Löw dem Golem seine aus zweiter Hand verliehene Lebenskraft wieder genommen worden sei. Eine Audienz des Rabbis bei Rudolf II. Hat tatsächlich stattgefunden. Heute, am Sonntag, dem 10. Adar 5352 nach Erschaffung der Welt, Klammer auf, das ist am 23. Februar 1592, Klammer zu, erging, so notierte Isaac Cohen, der Schwiegersohn Rabbi Löws, in einer noch erhaltenen Handschrift, durch den Fürsten Berthier ein Befehl des Kaisers an Mordecai Meisel und Isaac Weisel, dass mein Schwiegervater Rabbi Löw in der Burg sich einzufinden habe. Diesem Befehle gemäß begab er sich dahin, von seinem Bruder Rabbi Sinai und mir begleitet. Fürst Berthier führte meinen Schwiegervater in ein anderes Gemach, wo er ihm einen Ehrensitz anwies, während er selbst ihm gegenüber Platz nahm. Der Fürst unterredete sich mit ihm über geheimnisvolle Dinge, sprach aber dabei so laut, dass wir alles hören konnten. Das laute Sprechen hatte seinen guten Grund. Es geschah deswegen, damit der Kaiser, der hinter einem Vorhang stand, die ganze Unterredung hören konnte. Der Vorhang öffnete sich dann plötzlich und der Kaiser trat hervor, richtete an meinen Schwiegervater einige auf die Unterredung bezügliche Fragen und zog sich dann wieder hinter den Vorhang zurück. Den Gegenstand der Unterredung müssen wir aber, wie es bei königlichen Angelegenheiten üblich ist, geheim halten. Tatsächlich ist auch über den Inhalt des Gesprächs nie etwas bekannt geworden. David Ganz, Astronom und Mathematiker, ein häufiger Gast Tycho Brahes auf Schloss Benatek, berichtet in seiner Chronik gleichfalls, dass Rabbi Löw Zeit seines Lebens tiefstes Stillschweigen über sein Gespräch mit dem Kaiser beobachtet habe. Welch Aufsehen diese so geheimnisvoll inszenierte Audienz des okkultistischen Kaisers mit dem vom Ruf des Kabbalismus umwebten Rabbi, Klammer auf, wer diese meine Aussprüche versteht, weiß, dass alles in der Weisheit der Kabbala begründet ist, schreibt der Maharal in einer Polemik, wenn man die Kabbala lernt, deren Aussprüche wahr sind, Klammer zu, besonders im Ghetto, im Prager Ghetto erregt haben muss, können wir uns denken. Dieser Dialog zwischen Kaiser und Rabbi war wohl der Ausgangspunkt des großen Mythos, der bis auf den heutigen Tag die Dichter reizte. In dem angeführten Sagenbuche meines Vola Michovaer Kabbalisten wird als Todesanlass des tönernen Homunkuliden die Audienz hingestellt, eigentlich eine 2 Jahre vorausgegangene, historisch nirgendwo beglaubigte nächtliche Audienz, bei der der Rabbi vom Kaiser die Zusage erlangt habe, dass niemand mehr die Beschuldigung des Ritualmords erheben dürfe und die Judengasse vor Ausschreitungen geschützt werden würde. Wirklich kam es in den Ostertagen 1590 nicht mehr zu den alljährlich üblichen Exzessen gegen das Ghetto, und so war der Golem, der vornehmlich zur Ausforschung von Verbrechen, die man den Israeliten in die Schuhe schob, geschaffen worden war, nunmehr eine überflüssige Existenz. Wie Eso hat der Maharal Neva gewesen, Klammer auf, das heißt vernichtet, Klammer zu, den Yossili Golem, wird auf Seite 201 beschrieben. Wie der rabbinische Prometheus seinen Schwiegersohn Jakob Katz und seinen Schüler Jakob Sosson, den Leviten, zu sich beruft und ihnen erklärt, dass man des Josef Golem nicht mehr bedürfe. Wie er dem Golem befiehlt, heute Nacht nicht in der Besenstube, dem Gerichtszimmer zu schlafen, sondern auf dem Dachboden der Alt-Neu-Synagoge sein Lager zu bereiten. Es ist Lag Beomer, der 33. der 49 Tage, die man zwischen Ostern und Pfingsten zählt. Um Mitternacht steigen die 3 Männer auf den Dachstuhl. Bevor sie aber hinaufgehen, hat Jakob Katz, Klammer auf, das Wort Katz ist aus den Anfangsbuchstaben der Worte Kohen Zedek gebildet und bezeichnet den Träger des Namens als Abkömmling des palästinensischen Priesterstammes, Klammer zu, einen Disput darüber, ob er als Kohen in die Nähe einer Leiche gehen dürfe. Rabbi Löw belehrt ihn, dass das Leben einer von Menschenhand aus Lehm geformten Puppe kein Leben im göttlichen Sinne und ihr Tod kein Tod sei. So leicht, wie sich der christliche Romantiker Clemens Brentano die Beseitigung des Golems vorstellt, ist sie nicht. Der Meister, der die Figur erschaffen hat, schreibt Brentano im Wiener Dramaturgischen Beobachter von 1814, braucht nur von dem Worte Anmaut, Klammer auf, Wahrheit, Klammer zu, dass er bei Erschaffung des Golems auf dessen Stirne geschrieben hat, die Silbe an zu verlöschen, sodass das Wort Maut übrig bleibt, welches Tod bedeutet. Im selben Augenblick zerfällt der Golem in Lehm. Nein, so einfach ist die Sache doch nicht. Rabbi Löw, Jakob Sosson und Jakob Katz haben auf der Dachkammer so Aufstellung zu nehmen, wie sie es getan hatten, als sie die Form aus Lehm gebrannt zum Leben erweckten, nur diesmal in entgegengesetzter Richtung. Sie stehen beim Kopfe des schlafenden Golem, ihr Gesicht gegen seine Füße gewendet. Dann gehen sie 7-mal um den Körper herum, auf der linken Seite bis zu seinen Füßen, auf der rechten Seite bis zu seinem Kopf, geheimnisvolle Formeln sprechend. Während dieser Beschwörung ist Abraham Chachim, der alte Tempeldiener, dem der Maharal Miprak die Erlaubnis gegeben hat, anwesend zu sein, mit 2 brennenden Kerzen in der Nähe und sieht zu. Beim 7. Umgang ist alles Leben aus dem Golem gewichen. Er liegt als ein Klumpen verhärteten Lehms da. Der hohe Rabbi ruft den Tempeldiener herbei, nimmt ihm die Kerzen aus der Hand, stellt sie zu Füßen des Lehmkolosses nieder und zieht diesem die Kleider aus. Die Statue behält nur das Hemd. Dann wickelt er die Gestalt in 2 Talesim, Klammer auf, Gebetsmäntel, Klammer zu, ein und schiebt sie unter einen Berg von Schemos, von Büchern und Papieren, die hier aufgestapelt liegen, dergestalt, dass man nichts von der Figur sehen kann. Die Kleider werden hinuntergetragen und verbrannt. Am nächsten Tage wird ausgesprengt, der Yossili Golem habe sich erzürnt, Klammer auf, ist bräugis geworden, Klammer zu, und sei bei Nacht entwichen. In der 2. Woche nach dieser Beschwörung erlässt der Rabbi das Verbot. Niemand darf den Dachboden betreten und es dürfen weiterhin keine Schemos dort aufbewahrt werden, damit kein Feuer ausbreche. Aber einige kluge Leute, so schließt die letzte Golem-Sage des Buches, haben gewusst, dass das Verbot nur ergangen ist, damit man nicht gewahr werde, dass oben Yossili Golem liegt. Hier lächelte mein galizischer Okkultist überlegen, und er lächelte glückselig, als er die Handschrift hervorzog, auf der die Fortsetzung dieser Entzauberungsprozedur stand. Als ich ihn wieder sah, lächelte er nicht mehr überlegen und nicht mehr glückselig. Er lächelte überhaupt nicht mehr. Das war 2,5 Jahre später, in der Leopoldstadt Wiens. Sein geringeltes Schläfenhaar war grau geworden und die Kabbala interessierte ihn nicht mehr und der Golem nicht. Mit einer weiten Geste wehrte er ab, als ich davon sprach. »Ich hab anderes Leid.« Seinen Sohn hatte im Haus von Wolomichowa eine Granate zerrissen und später war seiner Frau etwas Furchtbares geschehen. Er sagte nicht, was es war. »Sie liegt im allgemeinen Krankenhaus und ich habe kein Geld.« Ich versuchte, mit ihm ein Gespräch zu führen, aber es war schwer. Unsere gemeinsame Erinnerung knüpfte sich an einen Karpatenort, an den er nicht denken wollte. »Und den Golem? Darf ich ihn suchen, wenn ich einmal nach Prag komme?« »Machen Sie, was Sie wollen.« Ende von Abschnitt 53.